Cousine spielt so schön Mandoline. Sie zeigt viel Temperament auf ihrem Instrument. Meine kleine Cousine spielt so schön Mandoline und macht die Männer toll in Dur und Moll. Ein jeder seufzt, ach wie beneid ich diese Saiten, wenn ihre schlanken Finger zart darüber gleiten. Meine kleine Cousine spielt so schön Mandoline und kann so nebenbei noch mancherlei. Zwar hab ich noch Tante Lina, die spielt sehr schön Ocarina, ist Onkel Ernst guter Laune, dann entlockt er Töne der Posaune, Flöte bläst Tante Ottilie, und so treibt sie ganze Familie. Eine jedoch, die bleibt stets unerreicht, na, sie raten's vielleicht. Spielt so schön Mandoline, sie, die hat Temperament auf ihrem Instrument. Meine kleine Cousine spielt so schön Mandoline und macht die Männer toll in Dur und Moll. Ein jeder seufzt, ach wie beneid ich diese Saiten, wenn ihre schlanken Finger zart darüber gleiten. Meine kleine Cousine spielt so schön Mandoline und kann so nebenbei